andersherum. Da versuchen Regierung und Stadt, das Projekt zu normalisieren, wie es so schön heißt. Ende eines Hippie-Mythos. Darüber wollen wir jetzt mit Klaus Danzer sprechen. Der Deutsche lebt seit 15 Jahren in Christiania als Zimmermann im selbstgebauten Haus und gehört der Gruppe an, die mit der Stadt und dem Staat verhandelt. Guten Tag nach Christiania. Guten Tag. Herr Danzer, wenn etwas normalisiert werden soll in Christiania, wonach klingt das in Ihren Ohren? Also Normalisierung klingt in allererster Linie mal nach langweiliger, weniger interessant. Und ich selber verwende den Begriff nicht, weil der, je nachdem wer ihn hört, also kann man da eine Menge Bedeutung reinlegen, die allerdings sehr, sehr unpräzise ist. Das war ja die Formulierung der Stadt und des Staates, dass da was normalisiert werden soll. Das klingt ja, da schwingt ja auch so ein bisschen mit, dass Christiania unnormal ist, unter anderem, weil da Rauschgift verkauft werden kann, was in Dänemark ja sonst verboten ist. Ja, aber sprechen wir mal nicht. Noch eine kleine Korrektur in Bezug auf den Einleitungstext. Da ist nämlich die Rede gewesen von verschiedenen Rauschgiften. Und das, was Christiania auszeichnet, das ist, dass hier eben ein sogenannter junkfreier Haschmarkt existiert. Das heißt, es wird Hasch verkauft oder eben Cannabisprodukte, aber eben keine anderen Drogen. Sagen wir Hasch in verschiedenen Darbietungsformen, um es genauer zu sagen. Ja. Aber bleiben wir bei dem normalisiert. Das ist natürlich in Anführungsstrichen gemeint und heißt ja, dass Christiania eigentlich etwas Besonderes ist. Beschreiben Sie uns doch mal das Besondere dieses Freistaats. Also das Besondere liegt in allererster Linie darin, dass es ein Gelände ist, wie ihr schon gesagt habt, nämlich von ungefähr 30 Hektar mitten in der Innenstadt, was ein ehemaliges Militärgelände ist und was bis zum heutigen Zeitpunkt nicht, wo es kein Privateigentum an Immobilien gibt. Und genau das ist eigentlich so die Grundlage für die Besonderheit. Und genau das ist eigentlich auch so der größte Streitpunkt. Ich habe gesagt, Sie wohnen seit 15 Jahren dort. Wie sind Sie denn da hingekommen? Ich war auf Wanderschaft als Wandergeselle und die Vereinigung, bei der ich Mitglied bin, hat hier in Christiania eine Herberge und ich bin dann hier geblieben als Herbergsvater zunächst und habe mich dann hier etabliert. Etabliert heißt, Sie haben sich verliebt? Ja, auch das. Und hat die Liebe gehalten und deshalb sind Sie geblieben? Die Liebe, die hat nicht gehalten. Ich nach einem Dreivierteljahr war es auch schon wieder vorbei. Allerdings habe ich mir natürlich dann die Frage stellen müssen, ob es nur das war oder ob es noch mehr war. Und es war mehr, offenbar. Es war mehr, ja. Was hält Sie denn besonders in Christiania? Also mich hält hier die Möglichkeit, die darin liegt, dass man so ein großes Gelände hat und es als Gemeinschaft verwalten kann. Das klingt erstmal sehr schön, so Entscheidungen im Konsens treffen. Wer aber damit Erfahrung hat, der weiß, das kann verdammt mühsam sein. Wie empfinden Sie denn diese Basisdemokratie über diese anderthalb Jahrzehnte, die Sie nun schon kennen? Also ich empfinde das auch häufig als sehr, sehr mühsam. Allerdings hat es eben den großen Vorteil im Vergleich zu Mehrheitsentscheidungen, dass die Entscheidungen, die man getroffen hat, dass die auch von allen mitgetragen werden, ohne dass man Zwang ausüben muss. Und wir haben ja keine internen, wir haben keine Polizei oder irgendwas in der Richtung, die Leute dazu zwingen kann, um die Regeln einzuhalten, die wir haben. Und deswegen ist es eben entscheidend, dass wir über die Regeln, die wir uns geben, auch einen Konsens haben. Und wenn jemand trotzdem über die Stränge schlägt, wie reagiert dann die Gemeinschaft, diese 800 Leute? Das kommt natürlich darauf an, welche Regeln jetzt verletzt werden. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand gewalttätig wird, dann wird zu einem Großplenum einberufen und dann wird eben entschieden, wie damit verfahren wird. Also welche Strafen gibt es da? Also man versucht natürlich allen zu helfen. Also in der Regel ist der Täter ja eigentlich auch jemand, dem geholfen werden muss. Und also im schlimmsten Fall wird eine Quarantäne ausgesprochen. Das heißt, der wird irgendwie festgesetzt irgendwo? Das heißt, dass derjenige sich für ein halbes Jahr oder für ein Jahr lang hier in Christiania nicht mehr blicken lassen darf. Oh, das ist sozusagen die Höchststrafe. Das ist die Höchststrafe. auch, ja. Hausbesetzerbewegungen, die waren ja meist sehr politisch in der Vergangenheit. Wie politisch ist man denn in Christiania heute? Die Leute sind ja vermutlich alle ein bisschen älter geworden oder haben sie junge dazu bekommen? Also es ist auch eine junge Generation am Nachwachsen. Und also das heißt, kein demografisches Problem in Christiania. Ja gut, also die Frage ist natürlich jetzt, ob man ein anwachsendes Durchschnittsalters, ob man es als Problem bezeichnet. Also die Regierung bezeichnet es als Problem. Also wenn Christianiter in den letzten 10 Jahren 10 Jahre älter geworden sind, dann wird uns das zum Vorwurf gemacht und behauptet, dass wir eben die Jungen nicht ranlassen. Umgekehrt kann man auch sagen, dass in einem Stadtteil, wo es eine geringe Fluktuation gibt, dass das eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist. Das heißt, die Leute fühlen sich hier wohl. Mhm. Es war ja schon oft so, dass der dänische Staat oder die Stadt Kopenhagen Christiania irgendwie abschaffen wollte. Was ist diesmal anders? Ist es diesmal ernster? Diesmal ist es ernster und diesmal kommt es auch mehr durch die Hintertür. Also was eben schon häufig versucht worden ist, dass man Christiania mit polizeilichen Mitteln räumen wollte. Und das, was dieses Mal eben das Problem ist, dass man es auf administrativen Wege platt machen will und dass man auch die Eigentumsfrage auf eine andere Art und Weise stellt. Also das Gelände ist ja nach wie vor im Eigentum des dänischen Staates, das ist ein ehemaliges Militärgelände. Und in dem Gesetz, was 2004 verabschiedet worden ist, ist festgelegt, dass der Staat dieses Gelände loswerden soll. Und das heißt privatisieren, das heißt, sie sollen Gelände oder Häuser oder Wohnungen kaufen? Das heißt, in der Optik des Staates heißt es, dass Wohnungen an also ausgewählte Wohnungen an ausgewählte Christianiter verkauft werden sollen und dass Baugrundstücke hier auf dem Gelände an meistbietende Bauunternehmer verkauft werden sollen. Mhm. Und damit wäre eigentlich der Traum von Christiania vorbei. Was setzen Sie entgegen? Also wir haben die letzten 3 Jahre mit der Regierung verhandelt über eine andere Form von Übertragung des Geländes hier. Und wir sind relativ nah an einer Lösung eigentlich auch mittlerweile. Und es fehlen einfach nur noch so die letzten Details. Wird es eine Genossenschaft sein, eine Stiftung oder was haben Sie vor? Also was skizziert ist im Augenblick, ist die Gründung von 2 Stiftungen. Wobei die eine Stiftung für Neubau und Verwaltung von neu gebauten Häusern hier zuständig sein soll. Und darüber hinaus noch eine gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft. Das klingt so ein bisschen so, als ob Christiania tatsächlich auf eine andere Weise normalisiert wird. Auf die Art und Weise hätten wir zumindest einer Privatisierung ein für alle Mal den Riegel vorgeschoben. Und was wir dann daraus machen, die Frage, ob Christiania normalisiert wird oder nicht, die hängt ja eigentlich von den Christianitern selber ab. Also Christiania ist zu dem geworden, was es ist, dadurch, dass Christianiter eigentlich nie nachgefragt haben, dürfen wir dies oder dürfen wir jenes, sondern man hat es einfach gemacht. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, im Zuge so einer Umstrukturierung sich allzu sehr die Fragen stellt, was dürfen wir jetzt oder was dürfen wir nicht unter diesen oder jenen Vorzeichen, dann ist es fast schon mit Selbstmord zu vergleichen. Die Frage, was dürfen wir und was dürfen wir nicht, die muss auch in Zukunft von Christiania beantwortet werden, auf die Art und Weise, dass wir fragen nicht, was wir dürfen, wir machen es einfach. Der Freistaat Christiania soll normalisiert werden von der Stadt und dem dänischen Staat. Wir sprachen darüber mit